Ausländische Medien berichteten jüngst über die revolutionäre Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un. Die Internet-Homepage des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo brachte die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un an der zentralen Veranstaltung zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung teilgenommen hatte. Auf der Internet-Homepage der Sozialideologie-Studiengruppe PASCO in Spanien erschien die Nachricht darüber, dass in Anwesenheit von ihm die 5. Tagung der obersten Volksversammlung der TVRK in ihrer 13. Legislaturperiode stattgefunden hatte. Die tschechische Internetzeitung Prosciopska Pravda, die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands, Nachrichten über die Vorortanleitung und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees und des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Kim Jong-un zum Tag der Sonne den Sonnenpalast Kumsusan abgesucht hatte. Die russische Nachrichtenagentur TASS, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Hongkonger Internet-Homepage Phoenix in China, die italienische Zeitung Bangkok Post, die tschechische Nachrichtenwebsite Novinky, die britische Nachrichtenagentur Reuters, der japanische Sender NHK, die Internet-Homepage des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung veröffentlichten die Nachricht darüber, dass sich Kim Jong-un den Gratulationsauftritt des verdienten staatlichen Chorensembles zu Ehren der Teilnehmer der Militärparade zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung angesehen hatte. Auf der tschechischen Zeitung Prosciopska Pravda und den Internet-Homepages der Sozialideologie-Studiengruppe BASCO in Spanien und des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo erschien die Nachricht darüber, dass in Anwesenheit von Kim Jong-un die Militärparade und die Massenkundgebung der Stadt Pyongyang zum 105. Geburtstag von Kim Il-sung feierlich stattgefunden hatten. Die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung brachte die Nachricht über die Einweihung der Ryomyong-Straße. Die indische Zeitung Rising Europe, der nepalesische Fernsehsender Sagarmatha, die Internet-Homepage der Sozialideologie-Studiengruppe BASCO in Spanien und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung meldeten, dass Kim Jong-un den Wettkampf der Spezialtruppen der koreanischen Volksarmee für Absprung und erwirkten Angriff 2017 begutachtet hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.